If you could turn, I'm going to do something what Pastor Rob does a lot of times with us. Ich möchte etwas machen, was der Pastor Rob sehr oft mit uns macht. I'll have you turn to Genesis 41. Ich möchte, dass ihr Genesis 41 zu 1. Buch Mose 41 geht. And then keep your finger there. Und dass ihr dort euren Finger hingebt. And I hope you have a lot of fingers tonight. Und ich hoffe auch, dass ihr viele Finger frei habt. And then go to Isaiah 55. Und dann Jesaja 55. And then we're going to start. I caught a little cold in Croatia past week. Ich war in Kroatien letzte Woche. I caught a little cold. Okay, und ich bin krank geworden dort. Just a little testimony before I start. Und ich möchte ein kurzes Zeugnis geben, bevor ich beginne. We went there with a little team, four guys, you know. Wir sind zu viert als kleines Team dorthin gegangen. Went to Zagreb and Ljubljana. Wir sind nach Zagreb und dann nach Laibach gegangen. And I'll tell you something. The place is so good, it's unreal. As far as the people, you know, being open. Und ich sag dir eines, diese Orte sind so gut, you know, insofern, also die Leute sind sehr offen. It was snowing all day long, every day and every night. Und es hat jeden Tag und jede Nacht geschneit. And we talked to people like at least half an hour apiece, you know. Und wir haben mit jeder Person, mit der wir gesprochen haben, mindestens eine halbe Stunde gesprochen. Then it became so cold, we had to go somewhere. Und dann ist es so kalt geworden, dass wir irgendwo reingehen haben müssen. And we had to like shake our snow off and go to McDonald's and then go out again and then shake our snow, you know, go check emails and, you know, went on like every day. Den Schnee von unseren Mänteln geschüttelt und sind was trinken gegangen und sind wieder hinausgegangen und dann wieder hinein und wieder hinaus. So Pastor Chris Moore is going there for a week in March and also July. If you'd like to join for a few days, please feel free to It's so good. Und Pastor Chris Moore wird dort wieder für eine Woche im März und im Mai hingehen. July. Im März? Yes. März und Juli? That's it. Hingehen. Und wenn ihr gern mitkommen wollt, seid ihr eingeladen. All right, now Isaiah 55. Jesaja 55. Verse 2. Vers 2. Let us pray before. Lass uns beten. Father, we thank you for your word. Vater, wir danken dir für dein Wort. That is sharper than a two-edged sword. Dass es scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert. And tonight, God, we just present our bodies as a living sacrifice. Und wir bringen heute unsere Leiber als lebendige Opfer. We present our ears, our hearts to you, God. Und wir bringen unsere Ohren, unsere Herzen zu dir. Because we are hoping and we expect that you come in with your word. Weil wir hoffen und wir erwarten, dass du mit deinem Wort kommst. And just bring light into our lives. Und Licht in unsere Leben bringst. Father, thank you for every person tonight. Und Vater, danke für jede Person heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. All right, Isaiah 55, this is what it says. Jesaja 55. Isaiah is asking us a question, all of us. Jesaja fragt uns eine Frage. He said, why do you spend money for what is not bread? Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? And your wages for what does not satisfy. Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Listen carefully to me and eat what is good. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen. And delight yourself in abundance. Und euch am köstlichen laben. Now, what is this speaking here? What I believe. Und ich glaube, dass das davon spricht. It's like why do some people spend their time on what is not good, what is not profitable? Warum Menschen ihre Zeit damit verbringen, mit Dingen, die nicht gut sind oder nicht vorteilhaft? Why do we spend our money, our emotional energy, our thought life on something that doesn't satisfy us? Warum verschwenden wir unser Geld, unsere Emotionen, unsere Gedankenwelt an Dingen, die uns nicht Genüge tun? You know, a lot of people try to get filled. Viele Menschen versuchen, sich selbst anzufüllen, but only few get fulfilled. Aber nur wenige werden wirklich erfüllt. Only few get satisfied. Nur wenige werden befriedigt. Now in Genesis 41, und im 1. Buch Mose 41, there is an interesting story. Finden wir eine sehr interessante Geschichte. Joseph, who has been in prison for like 7 years. Joseph, der ungefähr 7 Jahre im Gefängnis war. He was brought before the Pharaoh. Wurde vor einen Pharao gebracht. Because Pharaoh had a dream. Weil Pharao hatte einen Traum. And a dream wasn't like a dream, it was like a nightmare. Und der Traum war eher ein Albtraum. I had a nightmare when I was in Croatia. Ich hatte auch einen Albtraum, als ich in Kroatien war. It was so cold in a room. Es war so kalt im Zimmer. And they wanted to operate on my legs. Und sie haben versucht, mein Bein zu operieren. And I was running away and I just couldn't get away from these people. Und ich wollte davonlaufen, aber ich konnte nicht davonlaufen. It was a nightmare. Es war ein Albtraum. And Pharaoh started speaking to Joseph about his nightmare. Und der Pharao hat Joseph seinen Albtraum erzählt. He said this, in my dream, behold, verse 17, in my dream, behold, I was standing on the bank of the Nile. Und in Vers 17, mir träumte, ich stand am Ufer des Nils. And behold, seven cows, fat and sleek, came up out of the Nile, and they grazed in the marsh grass. Und sah aus dem Wasser steigen sieben schöne fette Kühe, die gingen auf der Weide im Grase. Some translations describe them as good-looking cows, whatever that means, whatever that looks like. Manche Übersetzungen sagen, dass das gut aussehende Kühe waren, was immer das bedeutet. I personally never seen a good-looking cow, and I don't know how it looks like. Ich persönlich habe noch nie eine gut aussehende Kuh gesehen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. But let's just leave it as seven fat cows. Aber lassen wir es dabei, dass es waren sieben fette Kühe. And verse 19 says this. Und in Vers 19 steht, he said, lo and behold, seven other cows came after them, poor and very ugly and gaunt, such as I never seen for ugliness in all the land of Egypt. Und nach ihnen sah ich andere sieben dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraussteigen. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht so hässliche gesehen. And the lean and ugly cows ate up the first seven fat cows. Und die sieben mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe auf. And in the original it says it swallowed them up. Und im Original steht, dass sie sie verschlungen haben und geschluckt. I don't know how that happened either, but that's what it says. Und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber so steht's. Verse 21, this is what it says. Yet when they had devoured them, it could not be detected they had devoured them, for they were just as ugly as before. Vers 21, und als sie die hineingefressen hatten, merkte man es ihnen nicht an, dass sie die gefressen hatten und waren hässlich wie zuvor. This is a picture of a person. Das ist ein Bild einer Person, who is trying to fill his life, der versucht sein Leben anzufüllen, with all possible things that they could find, mit allen möglichen Dingen, die finden kann. Yet there is no change in their life. Und trotzdem gibt es keine Änderung im Leben. Yet their heart is empty. Und trotzdem bleibt ihr Herz leer. There is no purpose in their lives. Und es gibt keinen Zweck und keinen Sinn im Leben. They're just as ugly as far as God goes. Sie sind also, was Gott betrifft, hässlich. Right. We were like that before we got saved. Und wir waren so, bevor wir errettet worden sind. I don't know how about you, but I was trying to fill my life. Und ich weiß nicht, wie es mit dir war, aber ich habe versucht, mein Leben anzufüllen. And I was trying to figure out this game, which is called life, how to fulfill myself first. Und ich habe versucht herauszufinden, wie dieses Spiel Leben funktioniert und dabei versucht, mich selber zuerst anzufüllen. And yet there was no change at all. Und es gab überhaupt keine Änderung. Right? Because I didn't know how to live my life from the eternal point of view. Weil ich nicht gewusst habe, wie ich mein Leben leben kann, von der ewigen Sichtweise aus gesehen. What is on God's heart? Was ist an dem Herz, auf dem Herzen Gottes? We had a rap the other night. Wir hatten eine Gesprächsrunde. And somebody asked a question about God's blessings. Und jemand hat eine Frage gestellt über die Segnungen Gottes. And what I do believe about God's blessings is that on God's heart, what is first thing is the spiritual blessings. Und was ich glaube in Bezug auf Segnungen ist, dass auf Gottes Herzen liegt es, uns zuallererst eine geistige Segnung zu geben. You see, God thinks in eternal frame of reference. Weil Gott denkt in einem ewigen Bezugsrahmen. God doesn't think in time. Und Gott denkt nicht in der Zeit. And to him the eternity is before his eyes. Und für Gott ist die Ewigkeit also vor ihm. Right. And God wants us to think like him. Und Gott will, dass wir so wie er denken. In Romans chapter 12, Paul is saying, have your mind be renewed, so we can think like God. In Römer 12 steht, dass wir unseren Sinn erneuert haben. Right. And you know what's sad to say that some Christians. Und es ist so traurig zu sagen, right, dass manche Christen. Some Christians are like those ugly cows. So sind wie die hässlichen Kühe. It's because a lot of people spend their time and their whatever, you know. Maybe money or emotional energy or, as I said before, thought life. Weil viele Menschen verschwenden ihr Geld, ihre Gefühle, ihre Gedanken. They are making decisions that just do not profit them eternally. Also sie machen Entscheidungen, sie treffen Entscheidungen, dass diese Dinge ihnen keine ewigen Vorteile bringen. And we are trying to get filled without God and His purpose. Und wir versuchen uns anzufüllen ohne Gott und ohne seinem Sinn. And yet there is nothing in our lives. Und es bleibt nichts übrig in unserem Leben. Right? Our lives are dry. Unsere Leben sind trocken. You know, there is no fruit of the Spirit. Und da ist keine Frucht des Geistes. And if you turn to Matthew 14. Und wenn wir jetzt gehen zu Matthäus 15. We're going to look at a story. Möchten wir uns eine Geschichte anschauen. Which is literal. Und diese Geschichte ist tatsächlich hat die stattgefunden. And it's a story where Jesus with his disciples fed 5,000 people. Und in dieser Geschichte hat Jesus mit seinen Jüngern 5,000 Menschen ernährt. Right in verse 15. Vers 15. It was evening and the disciples came to him and said. Verse 15, Matthew 14. Okay. Matthäus 14, Vers 15. Yes. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen. Right. This place is desolate and the hour is already late. So send the crowds away that they may go into the villages and buy food for themselves. Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lasst das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Here's an interesting situation, right? Und das ist eine interessante Situation. The place was desolate. Dieser Platz war eine Öde. You know, just like some of our lives. So wie manche unserer Leben. I mean, the places of the lives of people who never received Christ, they are already desolate. Das Leben von Menschen, die Christus nicht empfangen haben, you know, es ist eine Öde. And you know, when we get saved, God wants to fill us. Und wenn wir errettet werden, will Gott uns anfüllen. And this is what this message is all about is to teach us how to get fed. Und darum geht es jetzt in dieser Botschaft, um zu lernen, wie wir uns ernähren lassen können. So the disciples now they have the living God next to him and they sending people someplace else to get fed. Die Jünger haben folgende Situation. Right. Der lebendige Gott ist mit ihnen und trotzdem right. schicken sie die Leute weg, damit sie sich was zu essen holen. So much for the counsel, right? Also so viel mit dem Rat geben. My life is so bad and empty. Mein Leben ist so schlecht und so leer. What do I do? Was kann ich machen? Well, won't you look at a horoscope in the newspapers? How's that? Warum schaust du dir nicht? Right. In a horoscope in the newspapers. Horoscope, Horoscope. Warum schaust du nicht das Horoskop an in der Zeitung? Why don't you people come to church and ask for advice? Die Menschen kommen in die Gemeinde und sie fragen nach Rat. It's like it would be the same if we would send them to a world psychiatrist, you know? Dasselbe wäre es, wenn wir sie zu einem weltlichen Psychiater schicken. So that's what they did, right? Und das ist was sie getan haben. And in verse 16 Jesus said, they don't need to go away, you give them something to eat. In Vers 16 sprach Jesus, right. Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. And they said, well, we have only 5 loaves and 2 fish. It's impossible to feed 5,000 men. Und sie haben dann gesagt, naja, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische und es ist unmöglich, 5,000 Menschen damit zu ernähren. If you're a woman, if you're a wife and you have a husband, you know how men can eat. Vor allem, wenn du eine Frau bist und verheiratet bist, weißt du, wie viel nur ein Mann schon essen kann. And in verse 19, Jesus ordered people to sit on the grass. Und Vers 19, er ließ Jesus das Volk sich im Gras lagern. He took the food, gave the thanks, and he started distributing to people. Und er hat das Essen genommen, hat es gebrochen und begonnen es zu verteilen. And the verse 20 says, they all ate and they were satisfied. Und in Vers 20 steht, sie aßen alle und wurden satt. Moreover, they picked up the 12 large baskets of food. Und es sind sogar noch 12 volle Körbe von Brot übergeblieben. And this is what happens when we come to God and eat. Und das ist, was passiert, wenn wir zu Gott kommen, um zu essen. Right. We get satisfied. Wir werden satt. Right. We get satisfied and then we walk away with the leftovers. Wir werden right. satt und erfüllt und wir gehen weg mit dem, was right. überbleibt. But the point tonight is first this. Und den Punkt, den ich heute machen möchte, ist zuerst folgendes. Is first we eat of God's word. Zuerst essen wir von Gottes Wort. Right. And the word will teach us to make decisions to do something with the eternal viewpoint, you know, something worthy from the eternal point of view. Und das Wort wird uns zeigen und lehren, Dinge vom ewigen göttlichen Gesichtspunkt aus zu betrachten. You know, this is a new year, you know. Das ist ein neues Jahr. And a lot of people make so many resolutions, you know. Und viele Leute machen sehr viele Entscheidungen. I'll stop smoking. Ich werde zu rauchen aufhören. I'll start being nice to people. Und ich werde beginnen, freundlich zu den Menschen zu sein. Right? But here's the thing, we can make the best resolution. Ah, wir können die besten Vorsätze haben. To spend the year 2003. Für das Jahr 2003. Right? To start eating more and more of God. Und mehr und mehr right? von Gott zu essen. And then make more and more decisions they'll benefit us eternally. Also wir können diesen Vorsatz haben, dass wir mehr und mehr von Gott uns anfühlen lassen und dann auch ewige Entscheidungen treffen können. Right. In this story Jesus told people sit down on a grass. In dieser Geschichte sagt Jesus den Menschen setzt euch nieder. Right. Psalm 23 says he said the Lord is my shepherd I shall never want. In Psalm 23 steht der Herr ist mein Hirte right. mir wird niemals mangeln. I'll never be hungry. Ich werde niemals hungern. Right? And he said, he leads me beside the green pastures. Und es steht auch dort, er wird mich auf grüne Auen führen. And two verses later it says that the Lord prepares a table in the midst of my enemies. Und zwei Verse später steht, dass der Herr einen Tisch vorbereiten wird in der Mitte meiner Feinde. And I don't know if we realize this, but we have the enemies all around us. Und ich weiß nicht, ob wir das erkennen, aber die Feinde sind überall um uns. We have our heart that is so deceitful, that's our first enemy. Und wir haben das Herz, das leicht zu täuschen ist, das ist unser erster Feind. And the Bible says that God put the eternity in our hearts. Und die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. And only God can fill it. Und nur Gott kann es auch füllen. And the first thing he does, it's he fills it with his word. Und das erste, was Gott tut, erfüllt es mit seinem Wort. And his word will teach us. Und sein Wort wird uns lehren. To do something great, you know, for him. Großes für ihn zu tun. I mean for other people in God's name. Für andere right? in Gottes Namen. And it'll be great. Und es wird großartig sein. You know when we were in Croatia there. Als wir in Kroatien waren, it's like it was snowing so bad. Hat es so furchtbar geschneit. People couldn't get out of the house. Dass die Menschen gar nicht aus dem Haus gehen konnten. And here we are like, you know, 30 kilometers an hour going through a snowstorm, crossing the border, going to the city. Und wir sind da im Auto gesessen und sind mit 30, 40 Stundenkilometer dahin gefahren über die Grenze. Having a great fellowship und wir hatten eine gute Gemeinschaft im Auto. And I'm thinking like, are we just a bunch of crazy people? Und ich habe mir gedacht, sind wir ein paar verrückte Leute? Like, you know, I was like, gee, you know, I wish I was in Africa now. Ich habe mir gedacht, ich wäre so gerne in Afrika jetzt. I missed Africa big time, like never before. Ich habe Afrika wirklich vermisst dieses Mal. But really, people who do great things for God. Menschen, die große Dinge für Gott tun. It's because they expect great things from God. Die tun das deswegen, weil sie große Dinge von Gott erwarten. Because they were previously fed by God. Weil sie sind right. vorher von Gott ernährt worden. And they were filled people just, you know, going out and you know. Und sie sind satt geworden und sie gehen einfach hinaus. And feeding other people too. Und sie ernähren andere Menschen. Right. Jeremiah said this. Und Jeremia hat Folgendes gesagt. He said, I found your word. Ich habe dein Wort gefunden and I ate it. Und ich habe es gegessen. And in Psalm 119 it was sweeter than honey. Und im Psalm 119 es war süßer als Honig. You know something? There are things that we could do. Weißt du etwas? Es gibt Dinge, die wir tun können. Oh, let me say this first. Oder zuerst das. In Revelation. In der Offenbarung. Chapter 10, you have to turn there. You don't have to turn there. Du musst dort nicht hingehen. It's there is a thing that is so sweet to the mouth. Das gibt eine Sache, die so süß ist zu dem Mund, but once we eat it, aber wenn wir es essen, it becomes bitter to our stomach. Wird es in unserem Magen sehr bitter. We don't want to eat of those kind of things. Und diese Dinge wollen wir nicht essen. Things of this world, they're so attractive to the eye. Dinge dieser Welt sind so attraktiv für das Auge. And they're so sweet. Und so süß. But you know what, once we bite of them, aber wenn wir einmal abgebissen haben, it becomes so bitter. Dann wird das so bitter. You know, give us an ulcer in our stomach. Und es produziert ein Geschwür right. im Magen. It does not feed us. Und es ernährt uns nicht. Right. Jesus said, do not work for the food that perishes. Jesus sagt, arbeite nicht für das Essen, right. das vergeht. Right. Work for the food. Arbeite für das Essen. Right. And the word work means be engaged in. Und das Wort arbeiten heißt dass du dich damit beschäftigst. Right. We could be engaged in so many things that are so satisfying. Wir können uns mit so vielen Dingen beschäftigen, die right. sehr befriedigend sind. Right. And you know, because we were previously fed by God. Deswegen, right. weil wir zuvor von Gott satt gemacht worden sind. And we can, you know, we can just spend the rest of our lives. Und wir könnten den Rest unseres Lebens damit verbringen. We can start with this year. Und wir könnten in diesem Jahr beginnen. Just being involved in things that have eternal weight of glory. Dinge zu tun, die ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit haben. Ephesians 2:10 says that God has prepared the works before the foundations of the world. In Epheser 2:10 steht, dass Gott die Werke bereits vorbereitet hat vor der Grundlegung der Erde. So that we may walk in them. Damit wir right. in diesen Werken gehen. It's so great, so satisfying. Und das ist so großartig und so befriedigend. To read the Bible every day. Jeden Tag die Bibel zu lesen. This year has been the greatest year in my life. Das letzte Jahr war das beste Jahr in meinem Leben. It's been a greatest one of the greatest transitions too. Und es war auch eins der besten Übergänge in meinem Leben. I'm a student this year only. Right? Also dieses Jahr bin ich nur ein Student. I don't work. Ich arbeite here and there, you know. Ich arbeite nicht oder nur ab und zu. But no more those crazy hours driving trucks around, you know. Aber nicht mehr diese furchtbaren vielen Stunden im Lastauto. But this year I'm just a student. Dieses Jahr bin ich nur ein Student. And it's so great to start a day every day with the Bible. Und es ist so wunderbar, jeden Tag mit der Bibel zu beginnen. To start a day with a prayer. Und den Tag mit einem Gebet zu beginnen. You know, we do sketchboard twice a week in Baltimore. One time on Fridays with the teens. Und wir machen in Baltimore zweimal in der Woche Sketchboard, einmal am Freitag mit den Jugendlichen. And then we do on Saturday we go to Fells Point. Und am Samstag gehen wir dann zu Fells Point. And we have a great time. Und ist eine wunderbare Zeit. We're going to be having a Bible school starting. Und wir haben wahrscheinlich, also die Bibelschule beginnt wieder. It's starting, I think, tomorrow. Is that right, Mike? Right. Die beginnt morgen schon. I mean, we could be fed in the Bible school so well. Und in der Bibelschule können wir so gut ernährt werden. And we could start gaining a spiritual weight. Und wir können geistiges Gewicht zulegen. Right. And when we exercise what we learn, we get the spiritual muscles. Und wenn wir trainieren, was passiert? Man bekommt Muskeln. And that's God's that is God's working program. Und das ist das Programm Gottes, das right. Workout-Programm von Gott. That's it. God's fitness program. Gottes Fitnessprogramm. Eat well and exercise well. Ess gut und right. Trainier. Exercise well. Gut. No, trainiere well. Trainiere gut. Trainiere gut. Right. And you'll be a spiritual Hercules. Und du wirst ein geistiger Herkules werden. Right. You know, I'll tell you something. In closing, I got maybe a few minutes left. A lot of people. Also zum Abschluss, viele Menschen. I mean, the point is this. Oder der Punkt, den ich machen möchte, ist der. What we take in. Das, was wir in uns aufnehmen. Right. That's what we're going to look like. Also das, was wir right. essen, so werden wir ausschauen. If we sow to the flesh in earthly things, wenn wir dem Fleisch sehen in fleischlichen Dingen and earthly things, und irdischen Dingen, we shall reap the corruption. Dann right. werden wir auch die Vergänglichkeit ernten. Right. We'll never have joy and peace in our hearts. Dann wird auch niemals Freude und Friede im Herzen sein. But the Bible says, if we sow to the spirits and spiritual things, wenn wir dem Geist sehen und geistlichen Dingen, right, we you know. We're going to reap the glory. Dann werden wir ewige Dinge, die Herrlichkeit ernten. Right. Jesus said, I'm the bread of life. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. He met a woman at the well in John chapter 4. Und in Johannes 4 hat Jesus die Frau am Brunnen getroffen. And he met her right where she was at. Und er hat sie genau dort angesprochen, wo sie war. It was a hot day and she was thirsty. Es war ein heißer Tag und er war durstig. But because of her lifestyle, she was also spiritually thirsty. Und sie war auch durstig und wegen ihres Lebensstils war sie auch geistlich durstig. And Jesus said, if I give you the water, you will never thirst again. Und Jesus hat gesagt, wenn ich dir Wasser gebe, wirst du nie mehr wieder dürsten. That's God's design for our lives. Und das ist wie Gott uns geschaffen hat. 2 Corinthians 4, that our inner man be renewed every day. 2. Korinther 4, dass unser innerer Mensch immer wieder erneuert wird, jeden Tag. What would happen if we eat chips and French fries every day? Was würde passieren, wenn wir Chips und and French fries, Pommes frites jeden Tag Pommes frites essen? And drink Coke und dann noch dazu ein Cola. Our flesh will be so ugly and lean, and we'll be sick all the time. Dann werden wir wahrscheinlich ständig krank sein. Right. That's why some people drink tea here. Deswegen, and that's okay. Deswegen trinken einige Tee. That's nothing unspiritual about it. Das ist okay, aber es ist nicht geistlich. You just, I guess, you had to be born with it, you know, and grow up with drinking tea so to appreciate it, I guess. Ich glaube, du musst das von Grund auf gewohnt sein, Tee zu trinken, um das wirklich zu schätzen. Right, but here's a thing. Aber das ist die Sache. If we eat of God, wenn wir von Gott essen, we'll be spiritually healthy. Dann werden wir auch geistlich gesund sein. I'll tell you what, most of the spiritual diseases, die meisten der geistlichen Krankheiten, if not all of them, wenn nicht alle, because of malnourishment. Die kommen aus wegen schlechter Ernährung. Because we've been eating of wrong things, wrong stuff. Das kommt deshalb, weil wir die falschen Sachen essen. You know, some folks are maybe too much into television. Manche Leute schauen zu viel fern. Some folks maybe too much into worldly music. Und manche hören zu viel weltliche Musik vielleicht. But I'll tell you what, that stuff makes sick our soul sick. Aber die Sache ist, dass diese Dinge machen unsere Seele krank. Right? And you know, even like being so introvert and being all locked up into yourself. Auch wenn du ganz sehr introvertiert bist und in dich eingeschlossen. Make, you know, it's gonna make you sick. Auch das wird dich krank machen. Right? We look unto Jesus. Wir schauen auf Jesus. Who is the author and finisher of our faith. Er ist der Urheber und der Vollender unseres Glaubens. And only he can fill us. Und nur er kann uns erfüllen. And it's true. Und das ist wahr. He said, I'm the bread of life. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. He said, I'm going to feed you, you'll never be thirsty again. Ich werde dich hungry again. Ernähren und du wirst nie mehr wieder hungern. Solomon in Ecclesiastes 2:25, he said this. Der König Salomo hat Folgendes gesagt in Prediger. Right. He said, who can be satisfied without God? Wer kann ohne Gott Genüge haben und zufrieden sein? Somebody said once. Und jemand hat einmal gesagt. I heard on the street. We use it on the street. Und wir verwenden das auch auf der Straße. Is that a man's heart? In man's hearts there is a big, huge hole. In dem Herzen des Menschen ist ein großes Loch. Right. And it's a cross shaped. Und das ist hat die Form eines Kreuzes. And if you try to fill it, nothing fits that hole. Und wenn du es versuchst, dieses Loch anzufüllen, dann passt nichts hinein. Only God does. Und nur Gott, cross does. Nur Gott und das Kreuz kann das wirklich erfüllen. And you know, sometimes really we need to come to the cross. Und wir müssen wirklich zum Kreuz kommen. As a Christians. Als Christen. And just say to God, God, it's not my will, but yours. Und zu Gott sagen, es ist nicht mein Wille, sondern dein Wille. What do you want me to read today? Was willst du, dass ich heute lese? What do you want me to do on Sunday night? Was willst du, dass ich Sonntagabend mache? What do you want me to do on Monday, Tuesday night, when is the Bible school? How many classes should I take? Was willst du, dass ich tue am Montag oder Dienstagabend? Soll ich Bibelschule nehmen? Wie viele Klassen? And when we do this, und wenn wir das tun, God's gonna feed us. Wird uns Gott ernähren. Gonna give us a part of the fish and piece of the bread. Und er wird einen Teil des Fisches uns geben und einen Teil des Brotes. And basket will never run empty. Und diese Körbe, der wird nie leer werden. Right, he's a great, the great cook. No. Only God can fill us. Nur Gott kann uns. Isaiah said this. Erfüllen. Why do you buy that which is not bread? Jesaja sagt das. Warum kaufst du das, was nicht Brot ist? And why do you spend your wages on something that does not profit you eternally? Und warum gibst du dein Geld dafür aus, was dir keinen ewigen Gewinn gibt? You know what's sad? One time, weißt du, was traurig ist eines Tages? One time I talked to a man. He was about 60 years old. Eines Tages habe ich mit einem Mann gesprochen, der war circa 60 Jahre alt. We met him on the street. Und wir haben ihn auf der Straße getroffen. He was just about to get retired. Und er war kurz vor seiner Pensionierung. And I asked him, like, he was 60 something years old. War ein bisschen über 60 Jahre alt. I said, do you know where you spend your life on? Und ich habe ihn gefragt, weißt du, wie du dein Leben verbringen wirst? Right. He thought for a second. He said, I don't. Und er hat ein bisschen nachgedacht, eine Sekunde, und hat dann gesagt, nein, ich weiß es nicht. I don't know where I spend my whole life on. Ich weiß nicht, womit ich mein ganzes Leben verbracht habe. I mean, we could spend this year not knowing where our time went. Und wir können Jahre damit verbringen und wir wissen nicht, wo unsere Zeit hingegangen ist. Right. We don't want to live life like this. Und wir wollen unser Leben nicht so leben. You know, God has a purpose for all of us. Und Gott hat einen Zweck und Sinn für jeden von uns. And all we have to do is just discover it. Und alles, was wir tun müssen, ist, das herauszufinden. And just walk in that purpose. Und in diesem Sinn zu wandeln. And be fed every day. Und uns jeden Tag zu ernähren zu lassen. And we'll be the happiest people in the world. Und wir werden die glücklichsten Menschen in der Welt sein. Because he's gonna put joy in our hearts. Weil er wird Freude in unsere Herzen legen. You know where the joy comes from? Weißt du, woher die Freude kommt? Joy comes from the filled heart. Freude kommt aus einem angefüllten Herzen. Right. Happiness comes from the being temporarily satisfied with the outward things. Glück kommt daher, dass man momentan angefüllt wird von äußerlichen Dingen. Right. Happiness comes and goes. Und dieses sogenannte Glück, das kommt und geht. You know, when we get our paycheck, we are happy. Wenn wir den Gehalt bekommen, sind wir glücklich. When something happens in our nice in our lives, we are happy, you know. Wenn irgendwas Schönes passiert im Leben, sind wir glücklich. But joy and peace. Aber Freude und Frieden. Only comes when we are fed by God. Die kommen nur, wenn wir von Gott ernährt werden. And he's as real as you and I are real. Und das ist genauso wahrhaftig und echt, so wie du und ich echt sind. Because in Psalm 16. Weil im Psalm 16 steht, in his presence there is fullness of joy. In seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. Right, there is fullness. Das ist die Fülle. Don't you want to be filled tonight? Möchtest du nicht auch heute angefüllt werden? I just want to be filled person, that's all. Ich möchte eine angefüllte, von Gott erfüllte Person sein. I just want to be a healthy Christian. Ich möchte ein gesunder Christ sein. Right. In Haggai, just in closing. Jetzt zum Ende in Haggai. We can talk on this for next 2 hours. Darüber können wir noch 2 Stunden sprechen. But in Haggai, aber in Haggai, there is a great verse. Gibt's einen großartigen Vers. Haggai chapter 1. Haggai Kapitel 1. Right. It says it's in verse 6. Und Vers 6. It says you have sown much but harvest little. Da steht, ihr sät viel und bringt wenig ein. He said, you eat, but there is not enough to be satisfied. Ihr esst und werdet doch nicht satt. He said, you drink, but there is not enough to become drunk. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. You put on clothing, but no one is warm enough. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. I could identify with this one. Und ich könnte damit enden. Ich könnte mich damit identifizieren. We stayed at this place for the kids in Zagreb. Wir sind dort an diesem Kinderspielplatz gestanden. Kids beds, kids blankets. Und da waren Betten von Kindern und Decken von Kindern. You know, they had those bars on the bottom, so you know, we pulled our legs through, you know. Und diese Betten, die hatten so Stäbe am Ende und haben wir unsere Beine durchgesteckt. And the blankets were about that big, that's that wide. Und die Decken waren ungefähr so breit. There was never enough blankets. Und es gab immer zu wenig Decken. You know. But really, God doesn't want us to. God is saying this in this verse. Und Gott sagt das eigentlich in diesem Vers. He said, "Consider your ways." Er sagt, denke an deine Wege. Maybe tonight is a night for some. Vielleicht ist heute der Abend, dass manche. And I'm sure for all of us to some degree. Oder ich glaube sogar für alle von uns bis zu einem gewissen Grad. To consider what we've been feeding on. Dass wir uns überlegen. Mit was wir uns selber ernähren. God says, consider your ways. Gott sagt, denk über deine Wege nach. Consider your nutrition. Denk spiritual über, nutrition. Denk über deine geistliche Nahrung nach. Isaiah 44 says unless you be feeding on ashes. Jesaja 44 sagt, du willst nicht dich mit Aschen füttern. Right. Ash is something so unprofitable. Du willst nicht Asche essen. Das ist das bringt gar nichts. So it's great to have really I'm so happy to be here. Und ich bin so glücklich hier zu sein. And to be part of this church. Und Teil dieser Gemeinde zu sein. You won't see my face until maybe July. Und ihr werdet mein Gesicht nicht bis Juli wahrscheinlich nicht mehr sehen. For those who come on Sundays only. Für die, die nur am Sonntag kommen. Okay. I'll be here on Wednesday, so. Aber ich werde noch am Mittwoch da sein. If you want to say goodbye, because you can come on Wednesday too. Also wenn du noch tschüss, also wenn du noch auf Wiedersehen sagen möchtest, ich bin auch am Mittwoch noch da. But it's so great to be in Baltimore in the college there. Aber es ist so wunderbar in Baltimore dort in der Bibelschule zu sein. And we have it here. Und wir haben auch Bibelschule hier. We have great teachers. Wir haben großartige Lehrer. Mike was my teacher when I first started. Mike war mein Lehrer, als ich begonnen habe. Mine and Brent, our first 2 classes we took, me and Brent. Und der Brent und ich haben die ersten Klassen bei Mike gemacht. And Mike taught us introduction to theology. Und der Mike hat unterrichtet die Einführung in Theologie. It was like a feast every time. Und es war jedes Mal wie eine Feier. He gave us strength to our bones and our muscles. Und er hat uns Stärke gegeben in unseren Knochen und Muskeln. You know what I'm saying, spiritual bones and muscles. Und zwar in unseren geistlichen Knochen und Muskeln. So thank you for coming tonight. Danke, dass Sie heute gekommen sind. You are a great church. I love you. Ihr seid eine großartige Gemeinde. I'm praying for you every morning. Ich liebe euch und ich bete für euch jeden Morgen in Baltimore. With my roommates. Mit meinen Zimmergenossen. So let's just pray and we're going to have the offering. Lasst uns beten und wir werden noch die Spende haben. And let's just consider tonight, really. Lasst uns heute darüber nachdenken. It's never too late. Es ist niemals zu spät. God is the God of another opportunity. Gott ist der Gott einer nächsten Möglichkeit. And all we got to do is just make a decision. Und es right. braucht nur eine Entscheidung. We are only a decision away from being fed. Wir sind nur eine Entscheidung davon entfernt, uns ernähren zu lassen. So let's just pray. Lass uns beten. Okay. Father, thank you tonight. Vater, danke heute. For this wonderful people. Für diese wunderbare Gruppe von Menschen hier. Thank you, Father, for your word. Danke für dein Wort. Thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. Thank you, Father, that you have so much to feed us with. Danke, dass du so viel hast, mit dem du uns ernähren kannst. And Father, we just pray. Und wir beten, that you will give us wisdom. Dass du uns Weisheit gibst. And strength. Und Stärke. To make right decisions. Richtige Entscheidungen zu treffen. To start feeding on you. Dass wir uns von dir ernähren. We don't want to feed on ashes, God. Wir wollen nicht Asche essen. Please, just we want you to be our food. Wir wollen, dass du unser Essen bist. We want the fellowship to be our food with the body of Christ. Wir wollen, dass die Gemeinschaft im Leib Christi unser Essen ist. So Father, we just pray for those. Und wir beten jetzt für die. If you never received Christ tonight. Wenn du noch nie Christus in dein Leben empfangen hast. Say this prayer. Dann sag dieses Gebet. Dear Lord Jesus. Herr Jesus. I ask you to come into my heart. Ich bitte, dass du in mein Herz kommst. I want to start feeding on you. Und ich möchte mich von dir ernähren. I want to get saved. Ich möchte errettet werden. In Jesus name. In Jesu Namen. Father, we pray for our pastor. Und wir beten auch für unseren Pastor. And his time in Baltimore. Und seine Zeit in Baltimore. And pray for the beginning of the Bible school tomorrow. Für den Beginn der Bibelschule, der morgen sein wird. In Jesus name. In Jesu Namen. Bless the offering in Jesus name. Amen. Und für die Spende in Jesu Namen. Amen.